kommen und gehen sehen, fallen und stehen sehen. Ihr habt mich alle begleitet auf diesem Weg, den ich gegangen bin, mancher schon sehr lang. Ihr kennt mich glücklich, traurig und auch schwer krank. Ich sag auf Wiedersehen, denn nun geh ich. Nehm euch alle in den Arm mit Tränen im Gesicht. Die Luft ist schwer und ich fühle den Schmerz. Der Gedanke, nicht bei euch zu sein, verwüstet mein Herz. Ich pack meine Koffer und spür jeden Moment, das nicht Distanz, nur die Kilometer uns trennen, ihr wisst. Ich hatte auch nicht vor, hierher zurückzuziehen, denn ich brauch einen weiten Horizont für Beduinen. Doch ich weiß, ihr seid alle bei mir, haltet zu mir, ganz egal wie viel Scheiße passiert. Das ist das Schönste, was ich mir wünschen kann. Ihr habt einen Platz im Herz, den man nicht verrücken kann. Nein, und jetzt bin ich weg und zerreiße mich. Fern und Heimweh halten sich das Gleichgewicht. Hier träum ich von euch, doch ich bin Nomade. Und ich brauche diese Reise wie die Luft zum Atmen. Doch ich suche Halt und vor der nächsten Reise mach ich bestimmt einen Umweg über meine Heimatstadt, um euch zu sehen. Ich schreibe euch dann. In Liebe, Yannick, ich verbleibe bis dann. Es ist so schwer, meine Dankbarkeit in Worte zu fassen. Doch bevor ich gehe, bevor ich euch morgen verlasse, will ich, dass jeder von euch weiß, wie wichtig er ist. Denn da, wo ich bin, wäre ich ohne euch sicherlich nicht. Mama, hab Dank für all die Zeit, die du mir geschenkt hast. Warst immer für mich da, auch wenn ich dich gekränkt hab. Ich kam zu dir, wenn alles nicht so leicht war. Und mit deinem Lächeln schien alles wieder einfach. Merle, Geschwister streiten sich oft. Und oft wusste ich nicht wohin und verlor leider den Kopf. Es tut mir leid, aber heute möchte ich dir sagen, wie gut es tut, dich als kleine Schwester zu haben. Papa, unsere Beziehung war ein Auf und Ab. Doch du hast für mich gekämpft, dafür tausend Dank. Immer wenn es brenzlig wurde, gabst du alles für mich. Und heute sage ich, niemand hat so einen Papa wie ich. Oma, Opa, ihr habt mir das Leben erklärt. Und wenn ich zweifelte, habt ihr mich in meinem Wesen bestärkt. Ihr habt mich gefördert, alles aus mir rausgeholt. Und nicht nur deshalb fühle ich mich in eurem Haus so wohl. Und an alle meine Freunde, ich vergesse euch nicht. Denn vergesse ich euch, dann vergesse ich mich. Und ihr wisst, eigentlich bleib ich bei euch. Denn ihr seid ein Teil von mir, ich bin ein Teil von euch. Und jetzt bin ich weg und zerreiße mich. Fern und Heimweh halten sich das Gleichgewicht. Hier träum ich von euch, doch ich bin Nomade. Und ich brauche diese Reise wie die Luft zum Atmen. Doch ich suche Halt und vor der nächsten Reise mach ich bestimmt einen Umweg über meine Heimatstadt, um euch zu sehen. Ich schreibe euch dann. In Liebe, Yannick, ich verbleibe bis dann.